Hey, wir wollen Danke sagen für die ganze Zeit, die ihr bei uns wart, weil es noch fehlt in diesem Jahr. Wir sind begeistert von euch da draußen, ja, bei allen Leuten, die uns begleitet haben. Für euch ist dieser Song genau das, was wir uns gewünscht haben, haben wir von euch bekommen. Das Gefühl, nicht allein zu sein, jeden Tag zu schreiben, euch unser Leben zu zeigen. Was gibt es Schöneres, als es mit euch zu teilen? Jedes Mal ein ganz neues Teil zu feiern und zu merken, dass es sich lohnt. So eine Wärme sind wir nicht gewohnt. Danke sehr, mit euch konnten wir viel lernen. Ihr habt uns mitgemacht, denn oft war es schwer. Ich freue mich schon auf die nächste Zeit und hoffe, dass ihr dann auch alle da seid. Yeah. Yeah, danke schön. Yeah, yeah, das ist für euch. Yeah, baby, danke schön. Yeah, das ist für euch. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar wir euch sind. Dank euch haben wir unseren Platz gefunden und da gehören wir hin. Mit euch und der Musik für immer verbunden. Das liegt an euch, ihr seid echt klasse. Für euch legen wir uns ins Zeug. Machen die Musik, die wir hören wollt. Und keine Sekunde haben wir es bereut. Denn nur so kann es weitergehen, dass wir für euch alles geben. Mann, ihr macht uns so stolz. Darum ist dieses Lied für euch. Dank euch geht dieser Weg in Richtung Erfolg. Mann, ich könnte mich dran gewöhnen. Mit diesem Feature sagen wir zwei Dankeschön. Yeah, yeah, Dankeschön. Yeah, yeah, das ist für euch. Yeah, baby, Dankeschön. Yeah, das ist für euch. Kaum zu glauben, dass ihr noch da seid. Ihr seid der Grund, warum ich diese Zeile schreibe. Den Traum einfach weiter zu leben und ihn niemals aufzugeben. Dankeschön, dass ihr immer an uns glaubt. Dankeschön für dieses große Vertrauen. Wir schätzen das sehr. Ohne euch wäre dieser Weg steinig und schwer. Steinig und schwer, innerlich oft leer. Ihr wart da, dafür danken wir euch sehr. So oft kann man nicht wissen, was man für Menschen trifft. Ob dieser Freund immer ehrlich zu dir ist, pass gut auf. Manche Leute nutzen dich aus, sie sind eiskalt und brechen's aus dir raus. Diese Wärme, deine Liebe, wir sagen danke, weil ich mit euch davon fliege. Yeah, yeah, dankeschön. Yeah, yeah, das ist für euch. Yeah, baby, dankeschön. Yeah, das ist für euch. Yeah, das war für euch. Yeah, dankeschön für alles. Yeah, Patte, Feature, Bray 2011, yeah, nur für euch, nur für euch.